Mann, ich scheiß auf Competition, mich interessiert nicht, wer besser rappt. Es ist Frank White, Junge, halt mal deine Fresse jetzt. Dein neues CCN, es ist kein CCN. Wie eine Pumpkanone Kugeln, denn es wird Frank. Du bist gespreit in deinem Ghost Gym Tanktop. Jeder Krippel läuft dir rein, als wär das Gym ein Catwalk. Redakteure wollen dich zu weit aus dem Fenster lehnen. Noch ein falsches Wort und du siehst vor deinem Haus den Benzer stehen. Mein Führungszeugnis, es ist dick wie eine Stasi-Akte. Du rennst weg, wenn ich dich auf deiner Party klatsche. Dann ist die Party um, fick dein Gymnasium. Du hast zwar Abitur, doch ich fahr im Ferrari rum. Ich streck das Koka, verkauf es in dem Drecksbezirk. Mir passt die Gucci-Lederjacke, nicht mehr Testo wirkt. Bist du ein echter Mann, auch wenn der Beat stoppt? Ich ficke jeden deutschen Rapper. Real Talk, Real Talk, Real Talk. Yeah. Guck dich an, du bist ein lächerlicher Hundesohn. Dein gesamtes Geld für einen Monat ist mein Stundenlohn. Sieh mich jede Nacht am Block hier meine Runden drehen. Zehner, Zwanzig, Hunderter am Treppenhaus die Summe zählen. Keiner kommt klar mit mir, weil ihr nichts von meinem Leben wisst. Heute ist Payback, scheiß auf die Bewährungsfrist. Bang, Rapper kriegen Paranoia. Wenn ich ein paar Mal Feuer, paar Mal aus dem Bahnfeuer. Du gehst auf Rap-Update, du kleine Gossip-Bitch. Komm aus der Gossip-Bitch, ein echter Gangster stottert nicht. Fick das Finanzamt, Uli Hoeneß Gangster-Style. Ich zieh die Fotzen an, ihr zieht alle Schwänze ein. Was wollt ihr diskutieren, ihr seid aus meinem Arsch gekommen. Härter als Stahlbeton, bei mir gibt es kein Party-Song. Bist du ein echter Mann, auch wenn der Beat stoppt? Ich ficke jeden deutschen Rapper. Real Talk, Real Talk, Real Talk, Real Talk.